Meiner Ansicht nach ist nach dieser Einschätzung jede Politik schlichtweg als populistisch zu charakterisieren, denn Personalisierung, Inszenierung, Mediatisierung sind zum Um und Auf der politischen Kommunikation geworden. Und was unterscheiden mag, ist der Grad der Auffälligkeit und die Selektion der Zugeordneten, aber doch nicht die Form. Umgekehrt gilt natürlich auch, wird der populistische Zug lediglich an seinen schärfsten Exponenten demonstriert, fällt die Politik als Ganzes in den Schatten der Unauffälligkeit. Und generell denke ich, oder werde ich den Verdacht nicht los, dass der Populismus heute als Folie dient, als Folie der Abgrenzung, um das Gegebene besser erscheinen zu lassen und es vor allem als unhinterfragbar anzuerkennen. Wenn ich mir anschaue, wo liegt denn eigentlich so die Identität von Populismus und Liberalismus oder überhaupt was so gängig ist. Was hier ausgeblendet wird in dieser gängigen Populismuskritik ist doch, dass hier eine gemeinsame Basis vorhanden ist. Und die kann man vielleicht so beschreiben. Pro Arbeit, pro Leistung, pro Konkurrenz, pro Standort, pro Markt, pro Werbung, pro Kulturindustrie. Auch hat sich also, wie ich dieses Buch gelesen habe, bei mir immer dann diese dumme Frage aufgedrängt, warum ist eigentlich die Forderung nach mehr Staat, die hier immer als populistisch charakterisiert wird, warum ist eigentlich die Forderung nach mehr Staat populistisch und die nach mehr Markt nicht populistisch? Meiner Ansicht nach geht die ganze Populismusforschung in die falsche Richtung und tendiert zur Legitimationswissenschaft. Sie kritisiert nämlich nicht nur die demagogischen Inhalte, sondern versucht, sämtliche Motive, die den Populismus hervorbringen, als Ressentiments zu disqualifizieren. In den Beiträgen dieses Buches merkt man es, dass es vor allem eine absolut affirmative Sicht des Globalisierungsprozesses gibt und der europäischen Einigung. Also da ist man irgendwie völlig dafür. Doch nur weil es Vorurteile gibt in der Antiglobalisierungsbewegung oder natürlich auch im Populismus, ist nicht jeder Einwand und jede Regung einfach darunter zu subsumieren. Dieser Eindruck jedoch entsteht. Also Populist dient in vieler Hinsicht auch als Pullwort einer Globalisierungsgemeinde, wo hinten nichts anderes rauskommen soll, dass man gefälligst für die Modernisierung und die Vermarktwirtschaftlichung der Welt zu sein hat. Natürlich ist es richtig, wenn in dem Buch eine populistische Angstmache beklagt wird. Doch die Frage ist doch zu stellen, sollen die Leute vielleicht keine Angst haben? Gibt es vor der Angstmache nicht auch bereits eine Angsthabe, die von ersterer in berechnender Absicht instrumentalisiert wird? Angst ist doch nicht einfach als individuelles und kollektives Manko abzutun, dem man durch positives Denken und flexibles Handeln entgehen kann. Populisten erzeugen also nicht die Angst, aber sie schüren sie, benennen Schuldige und versprechen Abhilfe. Also hier gilt es wirklich genau zu differenzieren. Die Verängstigungen der Leute werden aber bei den Populisten zumindest angesprochen, wenn auch pervertiert. Aber im Gegensatz zum etablierten Diskurs fühlen sich manche Leute gerade von den Populisten wahrgenommen und nicht bloß verachtet. Erzielt werden also dann immer so mentale Erleichterungen, die oft also auf blanker Schadenfreude basieren. Also so nach dem Motto, der hat es ihnen aber gezeigt, der hat es ihnen aber reingesagt. Der Demokrat oder der ordinäre Demokrat bietet also Verdrängung, der Populist bietet Entladung. So zumindest der Schein. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. Vielleicht ganz kurz ein Exkurs, ich meine, zu Populisten an der Macht. Man macht es ganz kurz am Haider auf. Haiders Parallelprogramm war nach dem Regierungseintritt im Jahr 2000 darauf bedacht, gleichzeitig zu regieren und zu opponieren. Auf Dauer läuft das natürlich nicht, vor allem auch, weil seine eigene Regierungsmannschaft durchaus auch in obligater politischer Manier natürlich an den Pfründen interessiert gewesen sind und mehr oder weniger nichts anderes gemacht haben als normale christlich-konservative, sozialdemokratische, liberale Regierungen auch tun. Es ist halt mehr oder weniger nichts anderes abgelaufen als eine ordinäre EU-Politik, wie sie üblich ist. Das heißt, es ist auf der einen Ebene eine ordinäre Anpassung gelaufen und auf der anderen Seite, man hat halt versucht, seine Großmauligkeit durchzuhalten. Das ist jedoch nicht geglückt und ist auch im Jahr 2002, wo ihm dann nichts mehr anderes übrig geblieben ist, als die eigene Parteibasis gegen die eigenen Minister aufzuhetzen. Das hat dazu geführt, dass die eigenen Aufgeputschten ihn dann also selbst überlaufen haben. Also eigentlich war nur vorgesehen, die eigene Regierungsmannschaft in die Knie zu zwingen. Nur die Parteibasis hat sie gleich tot gemacht. Und teilweise natürlich ihn auch mit, was dann zur Spaltung geführt hat. Aber ich möchte hier eigentlich nicht Geschichte der FPÖ referieren, sondern auf etwas anderes rauslaufen, nämlich das, was also populistische Politik kennzeichnet in einer gewissen Hinsicht oder Politik natürlich auch im Allgemeinen, ist, dass die Komponente des Marodierens, des politischen Marodierens, des Amoklaufens, des ideellen und teilweise auch des reellen Amoklaufens auch hier immer mehr Platz greift. Diese Furie des Zerstörens wütet also zurzeit auf der politischen, ist gleich populistischen Ebene. Sie wütet also nicht nur dahingehend, dass Politik irgendwie sich selbst zerstört und auch zerstören muss, sondern sie verdeutlicht sich eigentlich auch auf der geistigen Ebene, wenn man sich die populistische Propaganda anschaut, die wird auch immer abgedrehter. Ja, ich lese euch kurz aus einer Rede einer so einer gestörten Furie namens Silvia Berlusconi vor. Ich bin das Gute. Die Linke dagegen ist gegen die Bourgeoisie, die Nation, die Fahne. Runter mit den Steuern, hoch mit den Werten. Wir setzen auf die Werte. Es wird nicht der Kampf von Christus gegen den Antichrist, der Engel gegen die Dämonen sein, aber dieser Vergleich kann dazu dienen, die Ideen zu klären. Wir müssen zu den Werten der ersten Stunde zurückkehren. Ich bin in der Politik, damit nicht das Böse, sondern das Gute vorherrscht. Wir müssen verhindern, dass Italien einer erstickenden und freiheitsfeindlichen Zukunft entgegengeht. Und so geht es also weiter. Also wenn man das so liest, denkt man sich, warum beginnt das Publikum eigentlich nicht zu lachen? Ja, oder warum nimmt es eigentlich nicht einen nassen Fetzen und verjagt ihn? Ja? Aber das Publikum, sein Publikum, beginnt umgekehrt eigentlich zu jubeln. Schreit, Silvio, wir brauchen dich. Ja? Silvio, du bist unser Gott. Also wirklich in diese Richtung laufen die Meldungen. Und möglicherweise gibt es sogar einige Linke, die denken, es ist besser, den Berlusconi zu wählen, damit sie keine Arschlöcher sind. Also im Prinzip denke ich mir, dass auf der Ebene doch etwas stattfindet, wogegen eigentlich so die mittelalterliche Zauber- und Märchenwelt relativ harmlos gewesen ist. Also Berlusconi wirkt wirklich wie ein populistischer Zombie, aber er ist doch ein Hypnotiseur seines Publikums, das ihm also wirklich direkt die Scheiße aus der Hand frisst, total hungrig drauf ist, diesen Fernsehprediger da zu sehen und zu hören. Ich denke mir auch, dass man auf einer argumentativen Ebene dem kaum Herr werden kann. Natürlich kann man sagen, ist doch irgendwie völlig idiotisch zu sagen, runter mit den Steuern, hoch mit den Werten. Steuern sind doch nichts anderes als realisierte Werte. Oder so. Aber das ist ein Denken eigentlich, das natürlich auf einer analytischen Ebene greift, während das, was er hier präsentiert, bestimmte emotionale Elemente bedient und Leute abholt. Zum Fanwesen will ich hier nichts sagen, es gibt hier einen längeren Artikel. Ich denke aber nur, dass die psychische Zurichtung zum Fan erlaubt, eigentlich solche Selbsterniedrigung und Selbstdemütigung im Publikum. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. We'll be right back. what you want, what you get, what you get, what you get, what you want, what you get, what you get, what you get, what you want, what you get, what you get, what you get, what you want, what you get, what you get, what you get, what you want, what you get, what you get, what you want, what you get, what you get, what you get, what you want. Zweifellos gibt es aber heute so etwas wie ein populistisches Bedürfnis. Und der Populismus ist auch mehr als ein politischer Stil. Das ist so eine gängige These in dem Buch. Ich denke also vielmehr, dass der Modus der Kulturindustrie zum Formzwang von Demokratie und Politik geworden ist, dass diese Identität immer deutlicher wird und dass die Programmatik dieser populistischen Politik oder dieses politischen Populismus heute sich mehr an den Fernsehprogrammen ablesen lässt als an den politischen Erklärungen. Vor allem die Serienhelden, nicht nur in den Soap-Operas, also Krimiserien und so weiter, dienen also durchaus als Matrizen für Parteiführer und Wählbare. Das sind also die zur Nachahmung empfohlenen Vorlagen. Aufgrund seiner Verankerung in der kulturellen Reproduktion des Alltages darf daher die Analyse des Populismus auch nicht auf die Politik verengt werden. Ja, sie darf, denke ich, nicht einmal auf sie zentriert werden. In dem Buch findet sich zum Beispiel ein Satz, der heißt, Vorstöße rechtspopulistischer Parteien werden in der Regel allenfalls von Boulevardzeitungen unterstützt. Das halte ich für grundfalsch. Es übersieht nämlich Wesentliches, weil es lediglich also diese offensichtliche Unterstützung als Förderung gelten lässt. Ich schlage jedoch vor, diese Kulisse deutlicher zu hinterfragen. Vor allem also diese faszinierte Berichterstattung über die sogenannten bösen Buben gleicht doch medialen Events sondergleichen. Da geht es also wirklich um die Quote. Und gerade diese Verfolgung, die ja nichts anderes ist als ein Hinterherlaufen, erhöht die allseitige Beachtung immens. Sie steigert sowohl die Reichweite des Mediums als auch die Stimme des Gejagten. Es ist also hier ein impliziter Zusammenhang gegeben, auch also wenn alle auf Abgrenzung aus sind. Medium und Populismus agieren auf der gleichen kulturindustriellen Basis. Vor allem dieser investigative, skandalisierende und kaum analytische Journalismus treibt also den Populisten die Wähler in Scharen zu, egal jetzt, ob er für den einzelnen Populisten ist oder nicht. Man müsste also hier auch vor allem in der Analyse die Rolle des Fernsehens sich genauer anschauen, die Rolle diverser Zeitgeistmagazine, aber auch die Rolle von Volks- und Popmusik müsste genauer analysiert werden. Entscheidend, denke ich mir, ist so etwas wie eine Synchronität der Anliegen. Da spielt also zusammen, was nur scheinbar nicht zusammengehört. Zu diesem Komplex findet sich in dem Band allerdings nichts. Vielleicht ein ganz kurzer empirischer Ausflug. Ich habe jetzt einmal versucht, irgendwie so eine Parallelanalyse zu machen, indem ich mir die Haider-Themen in den, die Haider-Themen in den 90er Jahren angeschaut habe und die Themen, die das führende österreichische politische Magazin, das Profil, also das ist so sowas wie der Deutsche Spiegel, was denn da abgegangen ist. Und habe versucht, eigentlich drei Komplexe herauszuarbeiten. Also das Profil hat in den 90er Jahren oder Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre zwei Hauptthemen gespielt und die Zeitung ist mehr oder weniger aus drei Teilen bestanden. Also ein Drittel war ungefähr Werbung, also normale kulturindustrielle Dasein. Ein Drittel war alles, was irgendwie so fällt unter Antisozialismus und Antikommunismus und Pro-Marktwirtschaft. Also das war irgendwie so das völlig durchgehende Thema. Und das dritte war Aufdeckung. Also ich meine, welchen Politikern können wir etwas nachweisen? Wo hat ein Gewerkschaftssekretär in die Kasse gegriffen? Ich meine, welche Bank, die einer Konsumgenossenschaft gehört, hat das und das angestellt? Ja, also beim Kauf welcher Radfahrzeuge für das Bundesheer wurden irgendwelche Gelder hin und her geschoben? Also das waren mehr oder weniger die Themen, ja? Also Themen, also so Themenfelder, ja? Die FPÖ hat in der Zeit überhaupt nichts anderes getan, ja? Also auch irgendwie pro Markt, nieder mit dem Kommunismus, sozialistische Bürokraten. Also das heißt, hier ist abgelaufen ein Parallelprogramm, obwohl die führenden Journalisten, führenden bürgerlichen Journalisten sich eingebildet haben, sie fahren in dieser Zeit ein Anti-Haider-Programm, haben sie mehr oder weniger ein Pro-Haider-Programm gefahren. Letztendlich glaube ich, dass das Populismusgeschrei ziemlich kontraproduktiv geworden ist. Zwar ist der Populismus zu Recht verpönt, allerdings zunehmend mit unrichtigen Begründungen und vor allem mit der unlauteren Absicht, alles, was außerhalb des Mainstreams Einfluss gewinnen könnte, a priori zu diffamieren. Also eine Debatte, die irgendwie auf diese sinnvolle Pointe hingibt, dass, weiß der Teufel, La Fontaine ein Populist ist und Merkel keine, also die hat wirklich schon ein armseliges Niveau sondergleichen erreicht. Letztendlich denke ich mir, dass sogar die abgefeimteste Variante des Populismus der Liberalismus selbst ist, eben weil er es versteht, sich als einzige nicht populistische Variante zu verkaufen und diesbezügliche Kritik erfolgreich unterläuft. Umgekehrt natürlich muss man formulieren, dass seine Demagogie eine ist, die die gängigsten Phrasen am deutlichsten ausdrückt, in etwa gearbeitet werden muss, Menschen bedürfen der Konkurrenz, der Markt entspricht der menschlichen Natur und so weiter. Also in diesen gängigsten Volksvorurteilen treffen sich Liberalismus und Populismus in jeder Hinsicht. Wir sind jung und wir machen uns Sorgen über unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und unser berufliches Fortkommen. Wir sind jung und wir machen uns Sorgen, denn später wollen wir uns ja auch einmal etwas leisten können. Momentan, da geht's ja noch, weil unsere Ansprüche noch niedrig sind, aber später wollen wir uns auch mal was gönnen können. Denn wir wissen, wenn man sich erst einmal an einen Lebensstandard gewöhnt hat, dann ist es schwierig, später wieder mit weniger auszukommen. Wir machen uns eben Sorgen über unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Wir machen uns eben Sorgen über unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, eine grundsätzliche Ablehnung des Populismus ist zwar absolut richtig, auch des Linkspopulismus. Andererseits glaube ich aber auch, dass der Populismus heute bekämpft wird, absolut falsch ist und dass man mehr oder weniger aufpassen muss, dass man hier nicht die linke Flanke wird zu einem liberalen Ablenkungsmanöver von der marktwirtschaftlichen Realität. Der Populismus ist seinem Wesen nach also kein Gegner der Demokratie, sondern eine Fortsetzung mit entschiedeneren Mitteln. Heider war auch immer irgendwie für die Demokratisierung der Demokratie, wir haben keine Angst, das Volk muss entscheiden und so weiter. Und die Demokratisierung der Demokratie führt auch geradewegs zum Populismus. Der Populismus ist also etwas wie die reinste Form der Demokratie. Diese Kommerzialisierung der Politik ist in der politischen Konkurrenz selbst angelegt und kommt also nicht von außen. Wo also Populismus draufsteht, ist Demokratie drinnen. Ihre Methode ist also die Werbung. Das Auftreten der Populisten erinnert also frappant an die Serienstars und der Populismus ist auch entschieden antikritisch wie die Politik mehr oder weniger in ihrer Gesamtheit. Was sie formieren, das ist also, dass sie den aktuellen Stimmungen versuchen zu entsprechen und diese ebenso einfordern. Also Populismus ist ja auch in einer gewissen Hinsicht so etwas wie eine weitergehendere Kommerzialisierung des politischen Sektors. Was ich vorschlage, ist, dass man in der Analyse des Populismus eigentlich mehr integrieren sollte als differenzieren. Das heißt natürlich nicht, dass hier einer absoluten Indifferenz das Wort geredet werden soll. Marke Haider ist gleich Schröder, ist gleich Blair, ist gleich Schüssel, ist gleich Merkel. Wohl aber soll behauptet werden, dass es so etwas gibt wie eine substanzielle Zusammengehörigkeit dieser Politiken und dass die mehr ins Zentrum gerückt werden muss und als dieser in dieser ganz also im Gegensatz zu dieser obligaten Populismuskritik. Populismus ist also für mich also keine selektive Charakterisierung, sondern einer bestimmten Politik, sondern deckt mehr oder weniger die Varianz von Politik insgesamt ab. Also man muss ganz umgekehrt die Frage stellen, welche Politik ist denn eigentlich nicht populistisch und nicht welche Politik ist populistisch. Vor allem also auch in Zeiten, wo die Spielräume, welch schönes Wort, also das, was also früher die linken Strukturalisten relative Autonomie der Politik geheißen haben, wo also diese Spielräume immer kleiner werden, denke ich mir, muss doch Politik, um überhaupt noch bestehen zu können, so etwas wie eine Fiktion aufbauen. Sich ähnlich wie in der Ökonomie entwickelt also die Politik Simulation. Und ähnlich wie der Glaube an Arbeit, Geld und Wert gesichert werden, muss so auch die Illusion in die Politik. Also und das ist wirklich ziemlich hartnäckig. Also es hat sie gegeben, es muss sie geben, es wird sie geben. Und was auffällig ist in den letzten Jahren, ist also auch, dass diese politischen Stoßgebete immer mehr zunehmen. Also es erscheint ein Buch nach dem anderen, wo zurück zur Politik, für die Wiedereroberung der Politik, was war in der letzten Le Monde Diplomatik, ein Artikel, die Politik ist mächtiger als die Ökonomie. Permanent diese Beschwörung, die da stattfindet. Also ich denke mal, was heute für die Betrachtung der Politik, das ist also keine analytische oder gar kritische Betrachtung, auch im linken Bereich, sondern vielmehr eine projektive, ja geradezu halluzinogene, indem man halt hier einem Medium etwas unterstellt, was es können muss, auch wenn das Medium es nicht mehr kann. Der Nenner von all dem, denke ich mir, ist so etwas ist wie eine selbstgewählte Täuschung. Und das betrifft nicht nur Kleingeister, also durchaus auch sehr geschätzte Theoretiker wie Bourdieu. Also immer wenn er von Politik schreibt, denke ich mir, er ist in einen Rausch geraten. Ich bin diesbezüglich ein Vertreter der Ernüchterung. Das Erhabene der Politik leidet an galoppierender Schwindsucht und die relative Distanz von Politik zu Medien und Werbung, Kommerz und Unterhaltung, die Politik vielleicht bis in die 70er, Anfang der 80er Jahre noch geprägt hat, ist endgültig passé. Der Populismus wirft also die letzten Skrupel der traditionellen Politik über Bord. Ich versuche das vielleicht noch an einigen plastischen Beispielen, habe ich der zweite Teil als aktuelle Kriterium des Populismus alias Politik 10 Punkte versucht zu formulieren, die ich relativ kurz und prägnant benennen werde. Der erste ist Person statt Inhalt. Die Person, der Spitzenkandidat, wird also bewusst ins Zentrum gestellt. Es herrscht also keine Verschämtheit mehr vor, sondern eher eine Unverschämtheit in der Aufdringlichkeit der Präsentation. Die Wahlkämpfe sind meist ganz auf die Spitzenkandidaten zugeschnitten. Ich denke, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Liberalismus sich ideologisch ziemlich wieder durchgesetzt hat, denn er behauptet doch, dass es um die Person geht und um die Selbstbestimmung. Und daher werden eigentlich auch die meisten gesellschaftlichen Probleme personalisiert. Also nicht, weil der Populismus immer böse Buben vorführen will, das macht er, sondern die Grundlage an dieser Personalisierung, die liegt eigentlich in diesem liberalen Weltbild selbst und also auch in dieser Behauptung des sogenannten freien Willens. Also wenn man das durchdekliniert, dann heißt diese Personalisierung, sie benennt Schuldige oben. Also Bonzen, Eliten, Abkassierer, Spekulanten, Funktionäre, aber auch unten, Sozialschmarotzer, Dachinierer, als auch außen, Ausländer, schwarze Drogendealer. Sie bestaunt aber auch ihre Idole oben, Filmstars, Popstars, Moderatoren, Demagogen, Autorennfahrer, Promis unterschiedlicher Art, als auch die Ebenbilder unten, den kleinen Mann, die Familie, die Mütter, die Trümmerfrauen und, last not least, auch tüchtige Ausländer, die unsere Rente sichern. Also permanent also geht es hier um Personalisierung. Was an dieser Personalisierung aber auffällt, das ist, dass es hier an Typologien gedacht wird, die nicht Klassen sind. This is